Klarluftturbulenz. Eine Turbulenz in wolkenfreier Luft. Dieses Phänomen kannte Dixon gut, war jedoch trotzdem nie darauf vorbereitet. Als es diesmal eintrat, befand Allied 19 sich irgendwo über South Carolina. Eine Frau hatte sich gerade auf den Weg zur Toilette am Flugzeugheck gemacht, ein junger Mann in Jeans und mit modischem Dreitagebart beugte sich zu einer Frau hinüber, die an Backbord auf einem Gangplatz saß. Die beiden lachten über irgendetwas. Mary Worth hatte den Kopf ans Fenster gelehnt und döste. Frank Freeman war mit seinem dritten Drink und seinem zweiten Beutel Maischips beschäftigt. Urplötzlich kippte das Flugzeug nach Backbord und machte dröhnend und ächzend einen gewaltigen Sprung nach oben. Die Frau auf dem Weg zum Klo wurde auf die letzte Reihe der Backbordsitze geschleudert. Der Mann mit dem Stoppelbart flog gen Decke und hielt gerade noch rechtzeitig eine Hand über sich, um den Aufprall abzufedern. Mehrere Leute, die ihren Gurt gelockert hatten, erhoben sich etwas über ihren Sitzplatz, als würden sie schweben. Man hörte Schreie. Das Flugzeug plumpste nach unten wie ein Stein in einen Brunnen und erhob sich dröhnend wieder, nur dass es jetzt zur anderen Seite kippte. Freeman, der gerade seinen Drink gehoben hatte, schüttete ihn sich übers Hemd. »Scheiße!« brüllte er. Dixon schloss die Augen und wartete darauf zu sterben. Er wusste zwar, dass es nicht dazu kommen würde, wenn er seine Aufgabe erledigte, dafür war er ja da, aber es war immer dasselbe. Immer wartete er darauf zu sterben. Wieder ertönte das Ding-Dong. »Hier spricht der Flugkapitän.« Die Stimme von Stewart war, wie es ein gewisser Sportjournalist einmal ausgedrückt hatte, so kühl wie die andere Kissenseite. »Offenbar sind wir auf unerwartete Turbulenzen gestoßen, Leute. Ich habe...« Das Flugzeug machte erneut einen fürchterlichen Sprung in die Höhe. 40 Tonnen Metall wurden nach oben geschleudert wie ein verkohlter Papierfetzen in einem Schornstein, um anschließend mit einem weiteren dröhnenden Ächzen nach unten zu plumpsen. Wieder ertönten Schreie. Die Frau auf dem Weg zur Toilette, die sich hochgerappelt hatte, taumelte rückwärts, ruderte mit den Armen und stürzte auf die Sitze an Steuerbord. Der Mann mit den Bartstoppeln hockte im Gang und klammerte sich beidseitig an den Armlehnen fest. Zwei, drei Gepäckfächer sprangen auf, der Inhalt wirbelte heraus. »Scheiße«, sagte Freeman wieder. »Deshalb habe ich die Aufforderung zum Anschnallen eingeschaltet«, fuhr der Pilot fort. »Es tut mir leid, Leute, wir werden in Kürze...« Die Maschine hob und senkte sich mit einer Reihe ruckelnder Sprünge, wie ein über einen Teich hüpfender Stein. »Wieder in ruhigen Lüften sein, also haltet durch!« Das Flugzeug sackte ab, dann richtete es sich wieder auf. Das auf dem Gang liegende Gepäck hob sich, fiel herunter und purzelte durch die Gegend. Craig Dixon hatte die Augen fest zusammengepresst. Sein Herz jagte inzwischen so schnell, dass keine einzelnen Schläge mehr wahrnehmbar waren. Sein Mund war sauer vor Adrenalin. Als er spürte, wie eine Hand in seine kroch, machte er die Augen auf. Mary Worth starrte ihn mit totenbleichem Gesicht an. Sie hatte die Augen weit aufgerissen. »Werden wir sterben, Mr. Dixon?« »Ja«, dachte er, »diesmal werden wir sterben.« »Nein«, sagte er, »alles in bester Ordnung.« Das Flugzeug schien auf eine Mauer aufzuprallen, wodurch alle gegen die Gurte geschleudert wurden. Dann kippte es nach Backbord um 30, 40, 50 Grad. Gerade als Dixon sich sicher war, dass es sich vollständig auf den Rücken drehen würde, richtete es sich auf. Dixon hörte Leute brüllen, das Baby heulte. »Ist schon okay, Julie«, rief ein Mann. »Das ist normal, ist schon okay!« Dixon schloss wieder die Augen und überließ sich vollständig dem Entsetzen. Es war grauenhaft, aber es war die einzige Möglichkeit. Er sah, wie sie wieder abkippten, diesmal jedoch ohne Ende, bis sie ganz auf dem Rücken lagen. Er sah, wie der große Jet seinen Platz in dem thermodynamischen Geheimnis verlor, das ihn bisher getragen hatte. Er sah, wie die Nase sich schnell hob, langsamer wurde und sich dann nach unten richtete, wie eine Achterbahn, die gleich in die Tiefe raste. Er sah, wie das Flugzeug in seinen letzten Sturzflug überging, wie die nicht angeschnallten Passagiere jetzt an der Decke klebten und wie die gelben Sauerstoffmasken in der Luft eine letzte wilde Tarantella tanzten. Er sah das Baby nach vorn fliegen und heulend in der Business Class verschwinden. Er sah, wie die Maschine aufschlug, wie die Nase und die erste Klasse nur noch ein zerknülltes, stählernes Bukett waren, das in der Touristenklasse aufblühte, während ihm Kabel und Kunststoff und abgetrennte Gliedmaßen entsprossen, während Flammen hervorschossen und Dixon seinen letzten Atemzug tat, der seine Lungenflügel wie zwei Papierbeutel entzündete. Das alles geschah in wenigen Sekunden, vielleicht waren es 30, jedenfalls nicht mehr als 40, und war so real, als wäre es tatsächlich geschehen. Dann stabilisierte sich die Maschine nach einer letzten Kapriole und Dixon schlug die Augen auf. Mary Worth starrte ihn an, aus ihren Augen quollen Tränen.